zwischen Harfe und Violin erklingen müsse Melodie. Zwischen Harfe und Violin erklingen müsse Melodie. Schon als kleine Penze da stand mir am Hafenstrand. Mal lurte nach der Schiffe, ja, und hörte die Gesang. Die Mann, die war am Grieche, die Papp, die stand am Deck. Mein Röschen seh nicht mutzelig, du weißt doch, ich muss weg. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsser Melodie. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsse Melodie. Zwischen Obertor und Münsterplatz sing ich dir ein Lied, mein Schatz. Ob den Stähne tanzt, ob Sonne schien, mir tanze hier am Ring. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsse Melodie. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsse Melodie. Der Zoff, der kütt die Stade raff, hört fliehe die Kamelle. Der Nüsser singe überall, was soll ich dir verzelle? Uns Nüss, helau, dreimal genau, der Penze, hohe Schinge. Prinz und Singovesia, die stand parat und singe. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsse Melodie. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsse Melodie. Zwischen Hamtor und der Pegeluhr singe ich vor Freude nur. Durch die Nacht. Zwischen Hafen und Quirin erklingen müsse Melodie. Zwischen Hafen und Quirin.